Eins musst du wissen, ein Kaiser ist nie für sich allein. Mit mir zu leben wird oft nicht einfach für dich sein. Was andere wichtig finden, zählt nicht für mich. Vieles wird sich ändern, doch ich hab ja dich. Nichts ist schwer, solange du bei mir bist. Wenn ich dich hab, gibt es nichts, was geht mancher Traum verloren. Doch unser Traum bleibt nah. Wir sind nicht wie die anderen zum Glücklichsein geboren. Doch füreinander da. Du wirst das Leben bald durch meine Augen sehen. Und als Zeichen, dass du nun bei mir bist. Wie kostbar! Ich liebe dich, ich brauch dich. Wie schwer die Kette ist, wenn ich mal.